Captain Smollett, begann der Doktor mit einem Lächeln, haben Sie vielleicht mal die Fabel von dem Berg und der Maus gehört? Sie werden freundlichst entschuldigen, aber Sie erinnern mich an diese Fabel. Als Sie in die Kajüte traten, hatten Sie mehr im Sinn. Darauf würde ich meine Perücke wetten. Doktor, sagte der Kapitän, Sie sind ein kluger Mann. Als ich eintrat, hatte ich die Absicht, meine Entlassung zu verlangen. Ich dachte nicht, dass Herr Trelawney auch nur ein Wort von mir anhören werde. »Das hätte ich auch nicht getan«, rief der Squire. »Wäre Liv sie nicht hier gewesen, ich hätte sie zum Kuckuck geschickt. Aber nun hab ich sie ja einmal angehört. Ich will tun, was Sie wünschen, aber ich sage Ihnen offen, es gefällt mir nicht von Ihnen.« »Das können Sie halten, wie Sie wollen, Herr Trelawney«, sagte der Kapitän. »Sie werden finden, dass ich meine Pflicht tue.« Und damit empfahl er sich. »Trelawney«, sagte der Doktor, »entgegen allen meinen Erwartungen glaube ich, es ist Ihnen gelungen, zwei ehrliche Männer an Bord zu bekommen, diesen Mann und John Silver.« »Herr Silver, da gebe ich Ihnen recht«, rief der Squire. »Aber dieser unerträgliche Schwätzer? Nein! Ich erkläre Ihnen, ich halte sein Benehmen für unmännlich, für unseemännisch und geradezu unenglisch.« »Na, wir werden ja sehen«, sagte der Doktor. Als wir wieder auf Deck kamen, hatten die Leute bereits angefangen, die Waffen und das Pulver umzupacken. Sie sangen bei ihrer Arbeit, und der Kapitän und Steuermann Arrow standen dabei und beaufsichtigten sie. Die neue Anordnung war ganz nach meinem Sinne. Der ganze Schoner war umgepackt. Am Stern waren 6 Kojen eingerichtet, die früher zum Schlafraum der Mannschaft gehört hatten, und diese Kojen waren mit der Kombüse und der Vorderback nur durch einen Gang an der Pfortlukenseite verbunden. Es war ursprünglich beabsichtigt worden, dass der Kapitän, Arrow, Hunter, Joyce, der Doktor und der Squire diese 6 Kojen haben sollten. Jetzt wurde bestimmt, dass Redruth und ich 2 davon bekommen sollten, während Arrow und der Kapitän auf Deck in der sogenannten Hundehütte schlafen sollten, die um so viel höher gemacht wurde, dass man sie beinahe eine Deckshütte nennen konnte. Natürlich war sie trotzdem noch sehr niedrig, aber sie bot Platz genug, um 2 Hängematten anzubringen. Diese Anordnung schien auch dem Steuermann zu gefallen. Auch er hatte vielleicht seine Zweifel in Bezug auf die Mannschaft gehabt, aber hierüber kann ich nur eine Vermutung aussprechen, denn wir hatten, wie man bald hören wird, nicht lange Gelegenheit, seine Ansichten zu vernehmen. Wir waren alle tüchtig an der Arbeit, das Pulver und die Kojen an ihren neuen Platz zu bringen, als die letzten paar Leute, und mit ihnen Long John, in einem Hafenboot ankamen. Der Koch kletterte so gewandt wie ein Affe an der Schiffswand herauf, und sobald er sah, was auf Deck vorging, rief er, »Hoho, Jungens, was ist das?« »Wir packen das Pulver um, Jack«, antwortete einer. »Na nu, Gott verdamm ich«, rief Long John, »wenn wir das tun, versäumen wir die Morgenflut.« »Mein Befehl«, sagte der Kapitän, kurz angebunden. »Ihr könnt hinuntergehen, mein Mann. Die Mannschaft wird Abendessen nötig haben.« »Jawohl, Herr«, antwortete der Koch, legte die Hand an den Hut und verschwand sofort nach seiner Kombüse. »Das ist ein guter Mann, Kapitän«, sagte der Doktor. »Sehr wahrscheinlich, Herr Doktor«, antwortete Captain Smollett. »Fix, Leute, fix«, rief er den Leuten zu, die das Pulver umpackten. Plötzlich bemerkte er, dass ich das Drehgeschütz betrachtete, das wir mitten auf dem Deck hatten, einen langen Messing-9-Pfünder. Da rief er, »Eda, du Schiffsjunge, fort da, geh zum Koch und mach dir was zu schaffen.« Während ich schnell nach der Kombüse lief, hörte ich ihn ganz laut zum Doktor sagen, »Günstlinge will ich auf meinem Schiff nicht haben.« Ich kann versichern, ich war vollständig der Meinung des Squires und hasste den Kapitän von ganzem Herzen.